Der Schnee ist schlüpfrig von Petefi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Schnee ist schlüpfrig von Petefi. Der Schnee ist schlüpfrig und spiegelklar. Mein Liebchen muss heute zum Traualtar. Der Schnee ist glatt und der Schlitten jagt. Mein Lieb muss zum Traualtar ungefragt. Ach, könnt ich doch der Schnee jetzt sein. Ich glitte unter den Schlitten hinein. Ich würfe ihn um und voll seliger Qual umarmt ich mein Liebchen zum letzten Mal. Ich schlösse in meine Arme fest und hielt ihr mit Küssen den Mund zugepresst. Und während sie mir im Arme ruht, zerflüssig an ihres Herzens Glut. Ende von Der Schnee ist schlüpfrig von Petefi.